Die Saarländerinnen und Saarländer dürfen Annegret Kramp-Karrenbauer nicht wählen. Nein, sie folgt eben nur nach für Peter Müller. Müller, der knapp 12 Jahre im Saarland Ministerpräsident war, ist schon lange amtsmüde. Er hat neue berufliche Ziele, nur welche lässt er offen. Obwohl Annegret Kramp-Karrenbauer um die Gunst der Wähler also nicht buhlen muss, war sie in den vergangenen Wochen dennoch unentwegt im Land unterwegs. Volksfeste, beliebte Anlaufstellen ihres Vorgängers hat sie bislang gemieden. Sie hat sich andere Kennenlernorte gesucht, zum Beispiel die Schulturnhalle in Illingen. Wir schieben unsere Hände genau unter unser Schultergelenk und schieben uns hier 45 Grad nach oben. Zu leiser Musik liegt die noch Sozial- und Sportministerin gemeinsam mit 20 anderen Frauen, einem Mann und dem Illinger Bürgermeister auf bunten Matten auf dem Hallenboden. Im passenden lila Outfit atmet sie tief durch, geht in den seitlichen Stütz, streckt die Beine. Pilates, so verheißt die Trainerin, stärke alle Muskelgruppen. Kramp-Karrenbauer ahnt es. Ich komme ja selbst vom Turnen, insofern sind mir einige Bewegungen bewusst, aber ich bin mir ganz sicher, morgen früh werde ich Muskeln spüren, von denen ich überhaupt nicht wusste, dass ich sie habe. Bürgermeister Armin König ist als erster wieder auf den Beinen. König, der zu den wenigen kritischen Geistern in der saarländischen CDU zählt, freut sich über den prominenten Besuch. Wir sind selbst überrascht worden, dass er gekommen ist, aber ich fand das klasse. Vor allem, dass Annegret Kramp-Karrenbauer nicht den Müller gibt. Ich denke, es ist schon auch der Punkt zu sagen, mache ich mich bekannt und kriege ich eine andere Art, wie ich mit den Leuten umgehe, als der Peter Müller das gemacht hat. Und ich finde das total sympathisch, wie sie es macht. Sie ist halt direkt unter den Leuten und irgendwo nicht als Amtsperson dann erkennbar. Die wieder zu Atem gekommenen Teilnehmerinnen des Pilates-Kurses bestätigen ihren Bürgermeister. Ich finde das schön, ist bürgernah, doch, ist in Ordnung. Ich finde das auch eigentlich ganz gut, weil es ist ja auch eine Initiative des Ministeriums für Sport auch. Ne? Und ich glaube, Ziel ist ja auch, viele Leute, die sich normal nicht so bewegen, in die Bewegung reinzubringen. Ich finde schon, so eine Ministerin hat ja auch eine Vorbildfunktion und das finde ich eine tolle Sache. Annegret Kramp-Karrenbauer hat heute Geburtstag. Die Mutter dreier Kinder wird 49 Jahre alt und als Geburtstagskind hat sie natürlich einen Wunsch frei. Ich wünsche mir, dass es weiterhin meiner Familie, meinem Mann, meinen Kindern gut geht und gut gehen wird, auch wenn mit dem neuen Amt jetzt sicherlich Veränderungen und vielleicht auch zusätzliche Belastungen auf die Familie insgesamt zugehen. Kramp-Karrenbauer lässt es menscheln und darf sich sicher sein, dass sie mit dem Prinzip erst die Familie ihren unangefochtenen Spitzenplatz auf der Beliebtheitsskala saarländischer Politiker festigen wird. Erst an zweiter Stelle folgt das Amt. Ansonsten wünsche ich mir natürlich, dass morgen die Wahl im Landtag gut über die Bühne geht und ich insgesamt mit den Kolleginnen und Kollegen der Koalition den Staat auch habe, den wir alle brauchen, um die Probleme, die das Land hat, die vor uns liegen, auch lösen zu können. Die Politikwissenschaftlerin wird das Ruder in einer schwarz-gelb-grünen Koalition übernehmen, dem einzigen in den jamaikanischen Farben agierenden Regierungsbündnis auf Landesebene. Die beiden Partner, Liberale und Grüne, stehen fest zur Koalition, weil sie keine anderen Machtoptionen besitzen. Die Wahl Kramp-Karrenbauers zur Ministerpräsidentin begleiten sie daher mit Wohlwollen, Wirtschaftsminister Christoph Hartmann von der FDP. Natürlich ist es so, dass der ein oder andere gespannt sein wird, wie sie auch die unterschiedlichen Interessen der Koalitionspartner austarieren wird. Ich finde aber, dass sie das sehr geschickt macht. In den eigenen Reihen in der CDU gilt sie ohnehin als natürliche Nachfolgerin des scheidenden Ministerpräsidenten Peter Müller. Mit ihm hat sie 11 Jahre Seit an Seit im Saarland Politik gemacht. Kramp-Karrenbauer agierte stets aus der zweiten Reihe heraus. Ambitionen, sie fühle sich zu höherem berufen, ließ sie nie erkennen. Parteifreunde, die sie gut zu kennen glauben, trauen ihr dennoch einiges zu. Mir fällt dazu ein, dass sie unterschätzt wird. Man sieht ihr nicht an, was sie eigentlich zu leisten vermag. Das ist ein Plus für sie. 1999 betrat Annegret Kramp-Karrenbauer erstmals die landespolitische Bühne. Nach Jahren der Opposition hatte die CDU die Landtagswahl mit absoluter Mehrheit gewonnen und sie selbst ein Landtagsmandat. Zuvor war sie bereits in der Jungen Union aktiv gewesen und hatte das Grundsatzreferat der CDU geleitet. Aus dieser Zeit resultierte das enge Verhältnis zu Peter Müller. Als dieser 1999 Regierungschef in Saarbrücken wurde, machte er sie zur parlamentarischen Geschäftsführerin der Fraktion. Noch heute fühlt sie sich der Fraktion verbunden, aus gutem Grund. Denn sie braucht diese unbedingt. In der Partei verfügt Kramp-Karrenbauer über keine Hausmacht. Ich habe ja wirklich diesen Anspruch, Arbeit zwischen Fraktion und Regierung ist Arbeit auf Augenhöhe. Das habe ich auch verinnerlicht und das ist auch mein Ziel weiterhin. Nach nur einem Jahr als Fraktionsgeschäftsführerin ging es Schlag auf Schlag. Kramp-Karrenbauer avancierte zur Allzweckwaffe. Tat sich eine Lücke auf, war sie zur Stelle. Bereits ein Jahr nach der Regierungsübernahme wurde sie Innenministerin. Ihr Vorgänger hatte wegen einer Affäre zurücktreten müssen. 2007 folgte das Bildungsressort. Wieder sprang sie ein, die Frau für alle Fälle. Ihr Amtsvorgänger hatte sich den Zorn der Wähler zugezogen, weil er ein Drittel der Grundschulen im Land geschlossen hatte. 2 Jahre vor der nächsten Landtagswahl wollte Müller, dass Ruhe an der Schulfront einkehrt, um die Wahlaussichten der CDU nicht zu schmälern. Geholfen hat es nicht. Die absolute Mehrheit der CDU ging verloren, das Bildungsressort fiel an die Grünen. Kramp-Karrenbauer aber blieb, sie wurde zuständig für Arbeit, Familie, Soziales, Sport und Prävention. Ein Musterbeispiel an Zuverlässigkeit und Loyalität, betont der scheidende Ministerpräsident. Sie war die erste Innenministerin Deutschlands. Sie hat sich im Bereich der Kultur- und Bildungspolitik bewährt und sie nimmt jetzt ein breit gefächertes Ressort mit vielen Aufgaben aus dem Bereich der Sozialpolitik und des Sports wahr. Sie hat ihre Qualifikation und ihre Fähigkeiten unter Beweis gestellt. Der Ruf vom fleißigen Bienchen hat sich auch in der Öffentlichkeit verfestigt. Sie war immer so das Mädchen für alles. Ihr Politikstil wird als unaufdringlich und angenehm empfunden. Naja, sie macht einen sympathischen, ehrlichen und zuverlässigen Eindruck, finde ich. Sie hat einen guten Ruf. Sie ist bei Menschen als solide und als geradlinig gesehen, was ja nicht gerade in der Politik eine Eigenschaft ist, die sehr herausragend ist. Sie zeichnet es aus, dass sie eher etwas dezent agiert, nicht die mit den großen Ellbogen. Diese Bewertungen stammen von den Gästen einer Diskussionsveranstaltung zum Thema Frauen in Führungspositionen. Sie kommen der Selbsteinschätzung der künftigen saarländischen Ministerpräsidentin ziemlich nahe. Annegret Kramp-Karrenbauer hat ihre eigene Handschrift. Es ist eine Handschrift, die in der Sache, dort wo es Not tut, hart ist und konsequent ist, die es aber nicht nötig hat, das mit der entsprechenden öffentlichen Begleitmusik auch zu unterlegen. Annegret Kramp-Karrenbauer ist eine zierliche Frau mit einer Vorliebe für Hosen. Ihr kurzer Haarschnitt lässt sie ein wenig burschikos wirken. Glamourös geht anders, sie weiß es. Obwohl sie seit Jahren stellvertretende Bundesvorsitzende der Frauenunion ist und auch seit Herbst des vergangenen Jahres Mitglied im CDU-Präsidium, wird sie in diesen Funktionen kaum wahrgenommen. Ende Mai, als sie auf einem CDU-Landesparteitag zur Vorsitzenden gekürt wurde, ging sie darauf ein. Seit klar ist, dass es einen Wechsel geben wird, ist viel geschrieben worden, viel spekuliert. Kann die das? Braucht man in Zeiten wie diesen nicht eher ein Alpha-Tier oder ein Buster-Politiker? Das Wahlergebnis spiegelt die Zweifel nicht wider. 326 Stimmen, 10 Nein-Stimmen damit gewählt mit 97,02%. Herzlichen Glückwunsch, Annegret Kramp-Karrenbauer. Getreu dem Motto eines alten CDU-Leitspruchs mit Kopf, Herz und Hand wolle sie ihre Aufgaben angehen, versprach sie den Delegierten des Parteitages. Das ist es, was ich euch heute anbiete. Ein Kopf voller Ideen, der unabhängig und hartnäckig genug ist, sich durchzusetzen. Ein Herz, das offen ist für dieses Land und seine Menschen. Eine Hand, die seit 10 Jahren beweist, dass sie zupacken und führen kann. Und nach 16 Jahren mit Peter Müller an der Spitze scheint die CDU erleichtert über den personellen Wechsel. Ich glaube, bei Herrn Müller war es schon eine Gewöhnung an das Amt. Da hatte ich oft den Eindruck, der hört gar nicht, was die Leute ihm sagen. Er ist gedanklich schon wo ganz anders. Das habe ich bei ihr nicht gehabt. Sie hat das Ohr am Volk, ja. Ich schäme tatsächlich, dass Frau Kramp-Karrenbauer erkannt hat, dass sie die Glaubwürdigkeit zurückgewinnen muss. Dass das Motto weiter so, dass das nicht mehr gilt. Was von ihr erwarte? Na, dass alles besser wird. Besser, als es jetzt ist. Die Diskussionsfreude in den Reihen der CDU war in den letzten Jahren vollkommen erlahmt. Ein Ergebnis satter Mehrheiten. Zweimal, 1999 und 2004, errang die CDU die absolute Mehrheit im Saarland. Die Partei gab sich selbstgefällig. Von der deftigen Wahlschlappe 2009, als die Christdemokraten mit einem Minus von 13 Prozentpunkten in den Keller rauschten, war der überwiegende Teil der Parteimitglieder völlig überrascht. Die CDU rettete sich nach Jamaika in eine Koalition mit Grünen und Liberalen. In seiner Abschiedsrede als Parteivorsitzender Ende Mai fasste der scheidende Ministerpräsident die Gefühlslage der saarländischen Christdemokraten zusammen. Eigentlich waren wir sauer auf die Wählerinnen und Wähler, weil die irgendwie nicht erkannt hatten, wie toll wir sind. Peter Müller hat heute offiziell seinen Rücktritt erklärt. Dazu, was er künftig beruflich machen will, äußert er sich nicht konkret. Der Jurist liebäugelt mit einer Berufung ans Bundesverfassungsgericht nach Karlsruhe. Dazu benötigt er grünes Licht von den Bundesländern, die sich auf die Person Müller verständigen müssen. Im Frühjahr schienen die Länder gewillt, nach langer Abstinenz wieder einmal einen Politiker nach Karlsruhe zu entsenden, doch das war vor den Landtagswahlen. Ob die geänderten politischen Verhältnisse der Berufung Müllers zum Bundesrichter entgegenwirken könnten, ist ungewiss. Erwartet wird das nicht. Entschieden wird erst im Winter, und da Peter Müller nicht Herr des Verfahrens ist, hält er sich bedeckt. Es ist ja wahrscheinlich nicht ehrenrührig, wenn einem zugetraut wird, diese Aufgabe erfüllen und wahrnehmen zu können. Aber es gibt im Moment keinen Entscheidungsbedarf in dieser Frage. Der Preis, den die CDU für den Machterhalt im Saarland hat zahlen müssen, war hoch. Sie musste politische Schlüsselpositionen in der Energie und vor allem in der Bildungspolitik aufgeben. Über Nacht mutierte die Parteiführung vom Studiengebührenbefürworter zum Gegner derselben und vom Verfechter eines differenzierten Schulsystems zum Befürworter der Gemeinschaftsschule. Zu viele Zugeständnisse an Jamaika, sagt Bürgermeister Armin König. Ich habe damals gesagt, Jamaika rumpelt, bin dafür auch etwas kritisiert worden. Man hat mir den Kopf gewaschen, aber ich bin der Meinung, das war auch damals richtig, dass ich das so gesagt habe. Deshalb erwarte ich schon, dass sich da richtig was bewegt jetzt. Aber was kann Annegret Kramp-Karrenbauer ausrichten? Wo die neue Ministerpräsidentin künftig Akzente setzen möchte, will sie erst in 2 Wochen in einer Regierungserklärung offenlegen. Bis dahin soll auch ihr neues Kabinett stehen. Ernstzunehmende Spielräume hat sie keine. Zwar läuft die Konjunktur und die Probleme am Arbeitsmarkt gelten als überschaubar. Das Saarland liegt im Vergleich der Bundesländer gemessen an der Arbeitslosenquote seit Jahren stabil auf Rang 5. Aber das Land steht wegen der Schuldenbremse unter Kuratel und die längst auf über 10 Milliarden Euro aufgelaufenen Altschulden schmälern die Gestaltungsmöglichkeiten. Das Land zahlt Zinsen statt wegweisender Infrastruktur oder kultureller Vielfalt. Und da wäre noch der zwischen den Jamaika-Koalitionären ausgehandelte Koalitionsvertrag. Dieser werde abgearbeitet, verspricht Kramp-Karrenbauer. Es gibt keine Brüche. Ich habe das immer wieder betont. Wir haben ja eine konzeptionelle Grundlage mit dem Koalitionsvertrag, der nach wie vor gilt. Wir haben, anders als in Hamburg, auch ein enges personelles Geflecht und freundschaftliche Beziehungen auch innerhalb des Kabinetts, auch innerhalb des Spitzenpersonals, das diese Koalition trägt. Das ist sicherlich ein Unterschied zu Ole von Beust in Hamburg. Bislang waren es die Grünen, die gepunktet haben. Sie haben ein strengeres Rauchverbot durchgesetzt, die Studiengebühren wieder abgeschafft und die Gemeinschaftsschule auf den Weg gebracht. Schwere Kost für die CDU. Kurz vor der Sommerpause stand ein Energiemasterplan fürs Land auf der Agenda. Dieses Mal wollte die CDU nicht klein beigeben und sich dunkelgrüne Positionen zu eigen machen. Die grüne Umweltministerin Simone Peter wurde daher in die Schranken gewiesen, als sie versuchte, ein saarländisches Energiewärmegesetz zu formulieren, das Hauseigentümer zu energetischen Sanierungsmaßnahmen verpflichten sollte. Herausgekommen ist ein wachsweich formulierter seitenlanger Wunschkatalog. Annegret Kramp-Karrenbauer kann damit gut leben. Der Masterplan ist aus meiner Sicht verbindlich, weil er die Grundpfeiler festschreibt. Es ist festgeschrieben, dass wir uns als Industrieland sehen, als Energieland. Es ist festgehalten, dass wir auf das Prinzip der Freiwilligkeit setzen und dass wir darauf setzen, dass die Energiewende auch sozialverträglich ablaufen muss. Der zukünftigen saarländischen Ministerpräsidentin wird ein Gespür für Soziale nachgesagt. Der Vorsitzende des Arbeitnehmerflügels der CDU, Egbert Ulrich, der für Kramp-Karrenbauer ins Parlament nachrückt und der immer mal wieder auch als potenzieller Nachfolger für ihr jetziges Amt als Arbeits- und Sozialminister gehandelt wird, hält große Stücke auf ihre soziale Kompetenz. Sie ist selber Mutter dreier Kinder mit einem Bergmann verheiratet. Und ich glaube, sie weiß noch sehr gut, wie das ist, mit wenig Einkommen viele Köpfe versorgen zu müssen, wie jede politische Entscheidung auch gleichzeitig das Familieneinkommen beeinflusst, wie wichtig sichere Erwerbsarbeit auch für die Sicherheit der Familie ist. Flächendeckende Mindestlöhne hält die designierte saarländische Ministerpräsidentin zumindest für überlegenswert. Einen dritten öffentlich finanzierten Arbeitsmarkt ebenso, ganz im Gegensatz zu Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen. Unzufrieden ist Kramp-Karrenbauer auch mit der geplanten Arbeitsmarktreform. Die sogenannte Instrumentenreform biete, so Kramp-Karrenbauer, für Langzeitarbeitslose mit multiplen Problemlagen keine Lösung. Ich befürchte, dass jetzt bei der weiteren Instrumentenreform genau diese Gruppe darunter leiden wird. Und das trifft nicht meine Zustimmung. Ein Ausrufezeichen hinsichtlich der energiepolitischen Ziele der Bundesregierung setzte die CDU-Landesvorsitzende auf den Parteitag im Mai. Ich stehe voll und ganz zur Energiewende. Sie war und sie ist richtig, liebe Freunde. Und das neue energetische Zeitalter müsse bezahlbar bleiben. Die zukünftige Energiepolitik darf in einem der reichsten Länder dieser Welt nicht zur neuen sozialen Frage werden. Aber nicht die Energiepolitik, die Bundeswehr wird das Erste sein, worum sich die frisch gebackene Ministerpräsidentin kümmern muss. Die Luftlandebrigade 26 gehört zur schnellen Eingreiftruppe der Bundeswehr. Sie ist auf 4 Standorte verteilt, 3 davon liegen im Saarland, 1 im benachbarten Rheinland-Pfalz. Für die 3.500 Soldaten soll es eine Zukunft geben. Ich will oben! Der Bundesrepublik Deutschland! Der Bundesrepublik Deutschland! Das feierliche Gelöbnis der letzten Wehrdienstleistenden Anfang des Jahres nutzte Brigadegeneral Eberhard Zorn, um auf die Verbundenheit der Fallschirmjäger mit der Region hinzuweisen. Wir sind an lebens- und liebenswerten Standorten stationiert. 37% unseres Nachwuchses im Mannschaftsbereich kommt aus dem Saarland. Weitere 20% aus Rheinland-Pfalz. Offenbar fällt es der Saarlandbrigade nicht schwer, Freiwillige für den Dienst in der Bundeswehr zu werben. Augenblicklich interessierten sich mehr Frauen und Männer für den Dienst an der Waffe, als die Brigade ausbilden könne, verlautbaren die Stäbe. Das dürfte sich beim Bundesverteidigungsminister herumsprechen, dass die saarländischen Standorte mit der Bevölkerung gut vernetzt sind und momentan keine Nachwuchsprobleme haben, hofft Kramp-Karrenbauer. Dennoch müssten alle Volksvertreter dabei mithelfen, die Präsenz der Bundeswehr in der saarländischen Heimat zu sichern. Es ist Aufgabe aller politisch Verantwortlichen, zum Beispiel auch aller Bundestagsabgeordneten, egal welcher Partei sie angehören, denn dort liegt die erste Entscheidungsgrundlage. Beim Thema Bundeswehr haben die oppositionellen Sozialdemokraten der neuen Ministerpräsidentin ihre Unterstützung angeboten. Ohnehin hoffen auch eine Reihe von CDU-Mitgliedern, dass sich das Verhältnis beider Parteien zueinander nach der Müller-Ära wieder annähern werde. Allerdings müsse Annegret Kramp-Karrenbauer auch politische Signale aussenden, sagt der Generalsekretär der SA-SPD, Reinhold Joost. Die Glaubwürdigkeit kann sie mit einigen wenigen Entscheidungen hervorrufen, indem sie mit dem Sparen beispielsweise bei sich selbst anfängt, dass es weniger Ministerien gibt als jetzt, weniger Minister und Staatssekretäre und damit auch ein Zeichen setzt und mit gutem Beispiel vorangeht. Pünktlich zum Amtsantritt von Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich eine überparteiliche Initiative gegründet, die auf allen Organisationsebenen vom Parlament über die Landkreise bis hin zur Universität drastische Einschnitte verlangt. Andernfalls, so die Rettet das Saarland-Initiative, sei die Eigenständigkeit des Landes nicht länger gewährleistet.